Man würde sein, man möchte und man müsste. Wir aber sind nicht mehr so jung, Herr Schmidt. Sie denken wohl, wenn er was Besseres wüsste, sänge er solche Lieder mit?